Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Freie Themennacht, eine freie Telefon-Talkshow. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Ganz egal, über welches Thema. Telefonnummer nochmal 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht, das ist der Dirk. Und Dirk ist 38 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, morgen, Jürgen. Hallo Dirk, um was geht's? Ich bin der Freund von der Monika, mit der hast du vorgestern gesprochen. Und zwar geht es um die Tochter von der Rebecca, von der Monika, die Rebecca, die ist seit Sonntag verschwunden. Ja, ich erinnere mich. Wir haben am Montag miteinander telefoniert. Genau, und dein Redakteur hat mich auch gefragt, beziehungsweise wollte eigentlich natürlich mit der Monika nochmal sprechen. Ja. Die ist aber momentan nicht so in der Verfassung dafür. Mhm. Wie sieht's aus? Also es geht um die wenn ich mich recht erinnere, um die 15-jährige Rebecca. Genau. Das ist deine Stieftochter, ne? Wenn man das ja, wir sind zwar nicht verheiratet, sind seit 8 Jahren zusammen, so gesehen bin ich halt der Ersatzpapa von der Rebecca. Ja, Rebecca ist am Sonntag verschwunden, wir haben Montagabend telefoniert miteinander. Wie ist der Stand der Dinge jetzt? Ist also so, dass wir aus Eigeninitiative jetzt erstmal seit gestern jede Menge Zettel verteilt haben, beziehungsweise aufgehängt haben in Köln, um Köln rum mit einem Bild. Das heißt, Rebecca ist nicht da? Ist noch nicht da, nee. Ist noch nicht da. Mhm. Und haben dann bei der Polizei halt Druck gemacht auch, weil die Fahndung eigentlich erst später rausgegeben haben, weil es halt nicht, oder weil es halt häufig ist, dass Jugendliche in dem Alter auch sich mal verdrücken, mehr oder weniger. Ja, also ihr kommt hier aus der Nähe, oder aus Köln direkt? Köln-Port. Ja. Und ihr habt Eigeninitiativ jetzt solche Handzettel, solche Faltblätter verteilt? Ja, Bekannte und Freunde haben halt mitgeholfen und wir haben halt über 100 von diesen Flugblättern sozusagen verteilt und aufgehängt an allen möglichen Haltestellen, Haltestellen, Bushaltestellen, Tankstellen, was auch immer. Was steht auf den Flugblättern drauf? Ist es eine direkte Ansprache an Rebecca? Nee, es ist nur ein Foto von der Rebecca. Ah ja. Mit einer Infotelefonnummer und halt Rebecca gesucht. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass deine Freundin, die Monika, mit der ich telefoniert habe, wahrscheinlich jetzt sehr, sehr traurig ist und sehr aufgeregt und durcheinander. Ja, ist sie schon, obwohl sie natürlich so gesehen, sag ich mal, mache ich für mich auch als irgendwo als Selbstschutz schon, sag ich mal, hofft man natürlich nicht das Schlimmste und denkt irgendwie, was der Himmel, dass irgendwie. Nun sind einige Tage vergangen. Habt ihr in der Zwischenzeit seid ihr auf eine Idee gekommen, was los sein kann oder was der Grund sein kann? Nehmen wir mal an, dass sie von sich aus einfach freiwillig abgehauen ist. Ja, wir haben natürlich alle möglichen Dinge überlegt und erwogen und sind eigentlich dazu gekommen zum Schluss, die Rebecca ist also nicht geplant irgendwie abgehauen. Das ist eigentlich absolut unwahrscheinlich. Das heißt, ihr befürchtet ein Verbrechen? Ja, den Gedanken habe ich eigentlich immer irgendwie beiseite geschoben bisher und hoffe eigentlich immer noch darauf, dass sie jetzt, dass ich morgen früh hier vor der Tür steht. Wobei auch die Sache, dass wir haben uns halt in die Presse auch gewendet und in der Zeitung von heute ist halt auch gerade auf der Titelseite, dass die Rebecca gesucht wird. In welcher Zeitung ist das? Im Express. Im Express. Achso, in der Zeitung, die jetzt erscheint, also für den kommenden Tag jetzt. Für Donnerstag, genau. Ah ja. Mit Foto wahrscheinlich groß. Bitte? Wahrscheinlich auch groß mit Foto. Mit einem Foto, genau. Und ja, da versprechen wir uns natürlich einige Hinweise auch. Also gehe ich von aus, dass morgen irgendwo dann Feedback auch kommen. Das hoffen wir sehr, natürlich. Ja. Sag doch noch, Dirk, wie die Polizei sich zurzeit zu dem Fall stellt. Was konkret unternimmt die Polizei? Ja, die haben die Fahndung jetzt mittlerweile eingeleitet. Und ich habe halt auch mittlerweile gehört, dass dass verstärkt Streifen gefahren werden und unter anderem auch eine Befragung von Jugendlichen gemacht worden ist. Mhm. Und ja gut, in deren Rahmen werden sie wohl schon einiges tun dafür. Ja. Auf jeden Fall, das ist eine große Sache, wenn der Express das so herausbringt. Genau, und das haben wir uns auch gedacht damit, dass das kann eigentlich nur von Vorteil sein, weil jeder liest einen Express im Prinzip in Köln. Ja. Wahrscheinlich 1 Million Leute haben die Zeitung morgen in der Hand und so, dann weil wollen wir sonst gar keinen Anhaltspunkt haben. Mhm. Sonntag ist das letzte Mal gesehen worden, Sonntagnachmittag, mit dem Hinweis, dass er nach Köln fahren wollte. Mhm. Und dann ist jeder Kontakt und jeder... Ja. Hinweis abgebrochen. Also, wir drücken alle die Daumen, dass es ein Lebenszeichen gibt von Rebecca. Mhm. Und ich möchte dich bitten, herzliche Grüße auszurichten an die Monika, an die Mutter von Rebecca. Mach ich, danke. Und ich würde weiterhin gerne mit euch in Verbindung bleiben. Das heißt, vielleicht könnten wir am Freitag oder nächste Woche Montag noch einmal telefonieren und euch anrufen, wie der Stand der Dinge ist. Ja, klar. Also, alles Gute, wir drücken die Daumen und hoffen, dass dieser Fall gut ausgeht. Ja, hoffe ich auch. Auf Wiederhören, Dirk. Auf jeden Fall, danke. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema, ruft mich an. Oder ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Thomas ist jetzt hier. Ja, morgen Jürgen. Ja, hallo, grüß dich. 38 Jahre alt. Richtig, ganz hallo. Genau. Ich habe gestern schon die ganze Zeit versucht, mit dir Kontakt aufzunehmen. Das war leider zu spät. Ich hätte nämlich gestern ganz gut zum Thema gepasst. Zu dem Thema, ich bin was Besonderes. Ja, da bin ich gar nichts Besonderes. Aber ich kann etwas Besonderes. Und zwar, ich kann meinen Astralkörper aussenden. Wie bitte? Ja. Du kannst deinen... Halt, das müssen wir langsam auf der Zunge uns zergehen lassen. Du kannst deinen Astralkörper... Willentlich. Aussenden. Ja. Ja, ich steige also aus meinem Körper aus. Jetzt erklär, was ist Astralkörper? Der Astralkörper ist eigentlich der etwas feinstofflichere Körper, der praktisch sich in unserem grob materiellen, feststofflichen Körper verbirgt. Mhm. Der aber dann noch nicht der weiter letzte Schluss ist. Also da gibt es dann noch verschiedene andere Körper, die irgendwas genau hinterher mit dem Nachtod zu tun haben. Ne? Also du kannst... besitzt die Fähigkeit, dass du dich selbst, quasi deinen eigenen Körper verlassen kannst. Richtig. In einer menschlich nicht definierbaren Materie, den wir Astralkörper nennen. Richtig. Sieht dieser Astralkörper von den Konturen her so aus wie dein Hauptkörper? Ja. Du liegst auf einem Bett. Ja. Ich stelle es mir jetzt mal so vor. Richtig. Und dann steigt dieser... nebelartige Astralkörper? Nee, nebelartig ist er also nicht. Der sieht genauso aus wie ich im normalen Leben. Ist das wahr? Und hat auch eine Unterhose an und ein T-Shirt? Ja, richtig, ganz genau. Ach so. Der ist also nicht nackt? Nein, überhaupt nicht. Also das ist quasi ein Abbild wirklich von deinem aktuellen Körper. Von meinem aktuellen Körper, genau. Aber er ist feinstofflich, sagst du? Also ja. Nebelartig kann man sich das vorstellen? Also ich kann nicht durch mich hindurchschauen, wenn ich draußen bin. Also es geht nicht. Also aber ich sehe mich schon so, wie ich mich jetzt auch sehe. Kannst du denn durch dich hindurch packen? Kannst du durch deinen eigenen Arm durchpacken? Nein. Das auch nicht. Wie fühlst du dich denn als Astralkörper an? Fest. Fest? Ja. Anders als der richtige Körper? Ganz leicht, wie als wenn man... du kennst das Gefühl, wenn man die Zunge auf die Batterie legt, auf beide Kontakte, das kribbelt so ein bisschen. Ja. Ja, so ungefähr. Wieso fühlst du dich an, wenn du dich selbst anfasst? Ja. So, jetzt bist du deinem eigenen Körper enthoben, entschwebt. Und dann, was machst du ja, dann? So leicht ist das nicht. Also man muss vorher schon, also es geht durch Autohypnose oder durch Selbsthypnose. Mhm. Und man muss also einen Zustand erreichen, wo man sich... beliebig lange zwischen gerade noch wach, aber noch nicht ganz eingeschlafen. Mhm. Genau in diesem Zustand muss man sich also lange aufhalten können und man darf sich nicht bewegen. Mhm. Der Körper muss also völlig steif und starr sein und dann gibt es irgendwann einen Schwingungszustand, ein Vibrieren. Das ist sehr chaotisch und auch sehr unangenehm beim ersten Mal, wenn man das erlebt. Mhm. Und da muss man versuchen, diese Schwingungen zu glätten, wie so eine Amplitude praktisch, vom Kopf zu den Füßen, im gleichmäßigen Rhythmus. Ja. Und diese Chaotik, die muss weg. Aber letztendlich läuft es darauf hinaus, dass du dich dann verlassen kannst. Und dann geht's los. Und dann gibt man regelrecht ab. Aber wohin geht's dann? Das ist, erstmal raus aus dem Körper und man kommt dann neben sich zu stehen. Also du stehst dann neben dir und guckst dich an. Richtig. Und machst dir deine Gedanken über dich. Richtig. Kannst du denn dann in unserer realen Welt dich ganz normal aufhalten oder kannst du auch durch Fenster und Türen und Wände? Ich kann auch durch Fenster und durch Türen und Wände gehen. Ist dann ja spektakulär. Ja, doch, denke ich auch. Sehen andere Menschen diesen Astralkörper auch? Nicht. Sei denn, sie sind hellsichtig oder Das ist ja irre. Wenn du ein Voyeur bist, kämst du ja völlig auf deine Kosten. Du verlässt deinen Körper als Astralkörper und gehst zu irgendeiner blonden Schönen und guckst dir alles an, was die so macht. Richtig. Aber ich würde es nicht tun. Würdest du nicht machen? Nein, ich würde es nicht tun. Wann oder wie setzt du denn diese Fähigkeit ein? Ja, also es ist unterschiedlich, je nachdem, wie ich in Form bin, weil das ist sehr, sehr anstrengend. Vor allem meistens obsiegt dann doch die Müdigkeit, ne? Wenn man dann in diesem Zustand ist, dass einen dann die Müdigkeit übermannt und man dann doch abrutscht, ne? Und dann wirklich einschläft. Das heißt, du bist noch gar nicht weit außerhalb deines Zimmers gekommen. Richtig. Ach so. Dann, ja. Warum überhaupt aktivierst du diese Fähigkeit, so du diese Fähigkeit hast und ja, das jetzt kam, alles stimmt? Das kam also so, die ersten Male waren unbewusst. Ja, also ich wollte das nicht und ich habe mich also praktisch die Aussendung, die geschah nicht in meiner Absicht. Aber du hast doch gesagt, dass es quasi so einen autohypnotischen Vorprozess gibt. Ja, weil ich es dann genau wissen wollte. Dann habe ich natürlich, mich das erste Mal selber gesehen und so erschrocken, dass sofort ein Abbruch stattgefunden hat. Das heißt, diese Autohypnose, diese Selbsthypnose ist durch Zufall passiert? Nein, eigentlich nicht. Sondern ich bin einfach nur irgendwie zu Bewusstsein gekommen und habe realisiert, dass ich neben mir stehe. Na gut, aber davor. Ich bin gestorben. Ja gut, aber vorweg ging ja die Selbsthypnose. Und nein, überhaupt nicht. Ach so. Und das geschah mehrere Nächte aufeinander. Und und dann irgendwann kam es sogar so weit, dass ich da Gestalten habe stehen sehen in meinem Zimmer. Gestalten. Gestalten. Und ich habe mich gefürchtet. Ja. Und jedes Mal kam es zu diesem Abbruch. Und ja, und dann habe ich irgendwann realisiert, die haben aber noch gar nicht böse ausgesehen. Und dann habe ich mir fest vorgenommen, Jürgen, wenn ich die jetzt nochmal da stehen sehe, dann frag die doch mal einfach. Zurückspringen kannst du immer noch. Und dann habe ich das getan und dann haben die mir gesagt, was mit mir ist. Du bist 38 Jahre alt. Ich bin 38. Wann hast du das zum allerersten Mal gemacht oder erfahren, erlebt? Ja, da war ich so 29, 30. Was sagen denn deine Leute um dich herum? Glauben die dir das? Freunde, Freundin? Ich hatte einen Freund, der war auch esoterisch ein bisschen interessiert und der hat mir das durchaus abgenommen, der restliche Freundeskreis leider nicht. Ich bin natürlich jetzt auch sehr skeptisch. Ja. Obwohl du machst das auch. Ich mach's auch? Ja. Hast du schon gesehen, dass ich es mache? Nein. Nicht, dass du mich falsch verstehst, aber so wie der materielle Körper braucht Nahrung, Essen, Trinken, klar. Und der feinstoffliche Körper, der braucht auch Nahrung in Form von kosmischer Energie. Aha. Und jeder Mensch unbewusst spaltet sich nachts auch ab. Und wenn es nur wenige Zentimeter sind vom feststofflichen Körper, jede Nacht findet irgendwo eine Abspaltung statt, aber die geschieht dann eben halt unbewusst. Das ist ja interessant. Also ich sollte es mal ein bisschen trainieren, um durch die Wand gehen zu können, um vielleicht das eine oder andere zu erfahren, was einen so interessiert, hinter Wänden. Obwohl es mir natürlich nicht drauf ankommt. Es gibt was ich fragen will, du nimmst nicht ab und zu gerne mal eine Droge oder so, rauf den Pfeifen? Nee. Könnte diese Methode auch in einigen Büchern empfohlen wird. Ich wollte sagen, könnte auch ein Effekt von einem Pfeifchen sein, was du gerade erzählt hast. Nee, meine ich nicht. Also obwohl man da dann nicht durch Wände gehen kann, das war was ganz anderes. Das weiß ich nicht. Ich habe es auch mit Drogen noch nicht ausprobiert. Ja. Also, das ist wieder so ein Bereich, wo ich sage, vielleicht stimmt es. Vielleicht findet es nur in deiner Realität statt. Vielleicht stimmt es auch überhaupt gar nicht. Ich weiß es nicht. Also, es kann jeder ausprobieren, indem er es halt eben, wenn er sich die Fachliteratur holt und das einfach mal auch. Aber Thomas, was soll das Ganze für einen Vorteil haben, wenn man das kann oder wenn man das macht? Also, mich hat praktisch das dass ich mir bewusst geworden bin, überhaupt so einen Körper zu existieren, habe mich davon überzeugt, dass es auch nach dem Tod weitergeht. Ach so. Ja, also für mich ist das ein ganz, ganz klarer Beweis, dass da also noch lange, lange nicht alles zu Ende ist, dass es weitergeht. Ne? Also es hat fast schon eine beruhigende Wirkung auf dich, nämlich du hast weniger Angst vor dem Sterben. Ja. Ja. Eindeutig. Gut, dann ist es ja auch ein wunderbarer Nebeneffekt von dieser Selbsterfahrung, die du da gemacht hast. Richtig. Und vor allem, wenn man wach wird, oder überhaupt nach einer Exkursion, wenn man wieder seinen Körper bestiegen hat und man wird wach, man ist erholt. Man ist richtig entspannt und erholt. Ich denke gar schon über die tausenden von Möglichkeiten nach, die man machen könnte, wenn man das so steuern könnte. Einfach mal verlässt man schnell seinen Körper, man wird nicht gesehen von den anderen, man geht durch Wände, durch Türe. Richtig. Grandios, grandios. Ich danke dir für das Gespräch. Gern geschehen. Bin gespannt, ob wir Rückmeldungen kriegen von Leuten, die sagen, der Thomas hat ja den vollkommenen Schuss. Oder die sagen, der Thomas hat recht, ich habe sowas auch schon mal erlebt. Wäre interessant, für mich mal zu erfahren. Wäre interessant, ganz genau. Ja. Dankeschön, alles Gute. Dankeschön, Jürgen, alles Gute. Wiederhören. Heute haben wir ein freies Thema, eine freie Themennacht. Morgen wieder ein festes Thema und morgen heißt unser Thema Einsamkeit. Ich möchte gerne mit euch reden, die ihr einsam seid, die ihr euch sehr einsam fühlt oder auch mit Leuten, die mal sehr, sehr, sehr unter Einsamkeit gelitten haben und es selbst geschafft haben, wie auch immer, da rauszukommen. Morgen heißt unser Thema Einsamkeit. Jetzt bin ich verbunden mit, oh, Respekt, Respekt, 81 Jahre alt mit Mia. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Mia, ich freue mich ganz besonders, endlich mal einmal mit dir zu sprechen. Ich freue mich auch sehr. Ich habe nie Themen gehabt, wo ich etwas mit dir besprechen konnte. Ja. Und jetzt habe ich Jahre schon deine Sendung gesehen und zu dem gestrigen Thema, ich denke, jetzt rufst du den Domian doch mal an. Das ist ja wunderbar. Also gestern war das Thema... Aber ich bin gestern nicht durchgekommen. Ich bin was Besonderes. Ja, und eben, pass auf, aus dem einfachen Grunde, man bindet sich ja nicht selbst einen Lorbeerkranz. Aber in meinem Alter... 81 Jahre, finde ich das schon was Besonderes. Mhm. Ich singe zur Gitarre und mache alten Leutchen im Altenheim eine große Freude. Aha. Ja, ich habe das ganze Frühlingsfest vor 3 Wochen bestritten. Aha. Und zwar bin ich im Roten Kreuz im Seniorenclub und da mache ich auch vieles. Sei es karnevalistisch oder sei es geht zum Weinfest. Ja. Und da war jemand vom Altenheim mal da, also eine Leiterin nicht, sondern eine Helferin. Ja. Und die hatte mich da gehört und hatte mich dann weiter vermittelt. Und da kam ich vor kurzem einen Anruf von der Leiterin und fragte mich, ob ich das dem machen würde. Aha. Ja, ich bin abgeholt worden und bin auch wieder zurückgebracht worden. Und ich habe so viel Lob bekommen, also ich will mich jetzt nicht selbst im Vordergrund stellen. Mia, was genau präsentierst du da? Was singst du? Ja, ich muss mich ja nun, in etwa muss ich mich ja danach richten, wo ich bin. Ja. Im Altenheim kann ich ja keine fashion Schlager singen wie die Antonia aus Tirol oder sonst was. Nicht? Warum eigentlich nicht? Pampelmuse sind der Gipfel in der Bluse. Das wäre ja wohl nicht drin. Nicht? Aber das könntest du auch. Das könntest du auch, frage ich. Ja, pass auf. Nee. Dann mache ich ja den schon Wanderlieder und dass die Leute mitsingen können. Ja, ist klar, ist klar. Oder vielleicht so ganz alte Schlager von früher. Ja, ich habe einige mit eingebaut, so Wanderlieder von Heino noch. Ja. Großer Häuptling, schwarzer Adler und so etwas. Genau. Aber da konnte keiner mitsingen. Aber ich habe die Leutchen, da habe ich echt Bammel vorgehabt. Das glaube ich. Da habe ich wirklich Bammel vorgehabt. Ich denke, mein Gott, ich weiß so, dass die alle krank sind oder sonst was. Ja. Und da habe ich gedacht, mein Gott, nee. Aber ich habe für alle in Stimmung versetzt. Die haben mich geschoben. Mia, 81 Jahre, sage ich dir sowas. Ja, 82. 82 Jahre. Ja. Jetzt brennt es mir unter den Fingernägeln. Hast du deine Gitarre zur Hand? Nee. Nein. Nein. Mann. Hab ich eingepackt im Schlafzimmer. Und jetzt wollte ich eine kleine Kostprobe von dir hören. Ja, leider. Das ist aber schade. Wie lange machst du das denn schon? Ja, pass auf, das war in ganz jungen Jahren. Ja, früher habe ich ja nun viel gesungen, nicht? Ja. Habe ich viel für Vereine gesungen. Ich habe selbst sogar schon mal vom Westdeutschen Rundfunk, da habe ich jetzt noch eine Urkunde. Aha. Und zwar, da hat das ganze Orchester unterschrieben, Schwarz-Weiß, Tournee-Tanzorchester. Und zwar in Wesel in der Niederrheinhalle. Wie lange ist das her? Oh Gott, da war ich 38, 36 Jahre. Kann ich mich gar nicht daran erinnern. Nee, pass auf, das ist so gewesen. Folgendes, die suchten Nachwuchssängerinnen. Ja. Da war ich ja schon zu alt für. Ja. Aber mich hat es irgendwie interessiert, auf der Bühne zu stehen und zu singen. Ich habe den ersten Preis gemacht. Fantastisch. Ja. Und was hast du denn, sonst in deinem Leben vorher gemacht? Ich habe bei Luftfahrt den ersten Preis gemacht, bei dem Peter Frankenfeld. Verstehe. Den ersten Preis gemacht. Und dann war 1977 eine Sendung. Ja. Während sie sah bei Radio Luxemburg. Da war es ja noch kein Fernsehen, sondern nur Radio. Und da machte der Jochen Pfützenbacher die Sendung 12 Uhr mittags. Ja. Und da hatte ich mich zugemeldet zum Parodieren. Ja. Die alten Schlager von früher, Lale Andersen, Zara Leander, Ruslo und wie sie alle heißen. Ja. Und da ist der mitgeschnitten worden, das habe ich jetzt auf meiner Kassette. Also, und du warst richtig erfolgreich, auch schon als du jünger warst. Ja, natürlich, da war es noch doller. Jetzt erzähl mir mal, was du sonst hauptsächlich früher gemacht hast. Ja, ich war früher bei der Wehrmacht auch im Büro und dann war ich auch noch Verkäuferin. Später warst du Verkäuferin? Erst Verkäuferin und später... Während des Krieges am Büro der Wehrmacht. Und dann nach dem Krieg? Ja, dann war ich bin ja schon, ja, dann war ich verheiratet. Du warst verheiratet, warst eine Hausfrau. Ja, genau. Ja, da habe ich meinen Vater auch noch gepflegt. Der war vom Ersten Weltkrieg ganz gelähmt. Mia, Mann habe ich noch 5 Jahre gepflegt. Ja. Was sind denn deine Lieblingslieder, die du gerne in diesen, in Altenheimen und wo auch immer vorträgst? Ja, im Altenheim muss ich ja Wanderlieder singen, ne? Das sind Wanderlieder. Oder Schunkellieder. Ja. Ja. Da kann ich ja nur nicht irgendwie, ich weiß genau, wo ich etwas vortrage, nicht? Ja, was sind jetzt deine ganz persönlichen, wenn du frei entscheiden könntest, was du gerne singst, was würdest du gerne vortragen? Ja, dann singe ich natürlich Schlager, das ist logisch, Schlager. Nicht? Was ist dein Lieblingsschlager? Oh Gott, da kann ich gar nicht auf Anhieb sagen, hör mal. Also aus der Richtung Zara Leander und so? Nee, da mache ich die anderen Schlager. Theo, wir fahren nach Lodz oder wie viele andere, so etwas, so, ja, ja. So also, ich muss ja sagen, dass du mit deinen 81 Jahren sehr viel Power hast. Ja, das hat sogar die Leiterin vom Altenheim gesagt. Da sagte zu mir ganz zum Schluss, ich habe einen ganz tollen Blumenstrauß bekommen. Ja. Und die hat auch wieder gesagt zu mir, wie ist das, kannst du das, können Sie das auch machen Sommerfest oder Weihnachtszeit. Ja. Da hat sie schon gesagt zu mir. Also wenn nichts gewesen wäre, würde sie ja mich wieder nicht wieder engagieren. Natürlich nicht, natürlich nicht. Und dann sagte sie mir zum Schluss, da hat sie sich ganz, ganz herzlich bedankt bei mir. Da sagte sie, Sie haben den alten Leutchen so viel Freude bereitet. Bitte. Ich sage, vergessen Sie nicht, ich bin auch ein altes Leutchen. Ja. Da sagte sie, das kann man aber nicht vergleichen. Also Mia, du hättest in die Sendung gestern und heute natürlich auch noch wunderbar reingepasst zu dem Thema Ich bin was Besonderes, du bist wirklich was Besonderes. Ich freue mich, dass wir haben uns unterhalten können. Ja, ich freue mich, dass ich mit dir mal reden konnte. Und ich sehe ja jeden Abend deine Sendung. Ich hoffe, dass du mindestens 10 Jahre noch auf Tour gehst und singst. Hör mal, sie ist ja so facettenreich, deine Sendung. Ja. Und wie du in allen Menschen, also ich bewundere dich, mein ganz großes Kompliment für dich. Bedanke ich mich sehr, wenn ein älterer Mensch das so sagt. Ich bedanke mich auch ganz herzlich, dass ich durchgekommen bin und mit dir mal einmal reden konnte. Sehr lieb von dir, alles Gute mir. Sehr schön, ja, ich dir auch. Tschüss. Vielen Dank, ja. Ja, tschüss. Das war die 81-jährige Mia und jetzt gehen wir mal so vom Alter rasant nach unten, nämlich 27 Jahre alt. Und sie heißt Doreen. Guten Morgen. Ja, hallo. Ja, hallo Doreen. Was ist dein Thema? Also jetzt muss ich erstmal sagen, ich muss mich erstmal den letzten Worten der vorherigen Kandidatin anschließen. Ja. Wir schauen sehr auf deine Sendung, aha, mein Mann und ich. Aha. Und finden dich auch ganz gut. Das ist ja nett von dir. Das fängt gut an, unser Gespräch. Was ist denn dein Thema, Doreen? So, mein Thema ist, geht ein bisschen auch ins Übersinnliche, denke ich mal. Mhm. Also es hat mich, also ich habe mal woanders gewohnt, in einer anderen Wohnung, in einer anderen Straße, aber noch im selben Ort. Mhm. Und dort in diesem Haus ist mir Furchtbares widerfahren. Mhm. Also ich habe, wie soll ich das ausdrücken, also ich habe da nicht sehr lange gewohnt gehabt und dann fing das an, eines Tages überkam ich ein ganz eigenartiges Gefühl. Mhm. Und als ob mich jemand erdrücken wollte oder so. Mhm. Zur Tageszeit oder zur Nachtzeit? Zur Tageszeit. Und du warst alleine in der Wohnung? Mit meinem Sohn. Mit dem Sohn? Mhm. Ja, mein Sohn war damals 2-3 Jahre alt. Und du hast das Gefühl gehabt, dass dich jemand erdrücken würde? Ja, wollen, dass mich jemand erdrücken würde. Also ich konnte kaum atmen und ich wusste, jetzt passiert irgendwas Schreckliches. Mhm. Also entweder heute oder morgen, jedenfalls in unmittelbarer nächster Zeit. Wie kann man sich das genau vorstellen, dieses erdrückt werden Gefühl? Hast du am Leib wirklich einen Druck gefühlt oder am Hals oder war es eine Beklemmung? Am Hals, am Hals und dann wie so ein Zementblock im Magen. Mhm. Also es war ganz eigenartig, mhm, als ob mich, ich weiß nicht, als ob die ganze Atmosphäre wie ein Vakuum wurde. Mhm. Ja, also eine sehr bedrückende Atmosphäre. Sehr bedrückend, sehr eigenartig. Wie ging es dann weiter? Ja, und dann kam eben halt das, dann sagte sowas mir, es passiert was Schreckliches. Also du hattest das Gefühl, es passiert etwas Schreckliches. Es passiert etwas Schreckliches, mhm, es würde jemand sterben. Aha. In meiner unmittelbaren Nähe. Oh, ich krieg schon wieder Gänsehaut. Jedes Mal, wenn ich davon rede... Hast du eine Stimme gehört, die dir das gesagt hat, oder hattest du dieses Gefühl? Das Gefühl, so. Das Gefühl. Also nicht eine Stimme direkt nicht, aber mhm, so eine Eingebung war das. Ne? So, die Eingebung hat dir das also mitgeteilt, es wird jemand aus deiner unmittelbaren Umgebung sterben. Ja. Dann ließ dieser Druck nach? Nein, das wurde immer schlimmer. Wie lange dauerte denn dieser Zustand? Kann ich nicht genau beschreiben, aber ich würde mal so sagen, 2-3 Stunden. Das ist sehr, sehr lang, wenn man in einem... Ja, sehr, sehr lange. Mhm. Also ich konnte auch in der Zeit kaum etwas machen. Also weder so trinken, noch essen, mhm, noch irgendetwas anderes. Also, so, jetzt ist natürlich die Frage, die ganz nahe liegt. War das eine wirkliche, reale Prophezeiung? Ist jemand gestorben? Ja. Wann? Wann und danach? War das am nächsten Tag. Mhm. Da ging es früh los. Es ging wieder los, also mit diesen bedrückenden Gefühlen, das wurde mhm, immer schlimmer. Mhm. Und dann um die Mittagszeit war es am schlimmsten. Und dann auf einmal hat es mich losgelassen. Ah, und wer ist gestorben? Die Frau, die unter mir gewohnt hat. Hattest du aber so einen nahen Draht hättest du zu der Frau ja nicht, weil du ja neu eingezogen warst in die Wohnung, ne? Na doch, sie hatte sich sehr um mich gekümmert, weil ich ein kleines Kind hatte, ach so, und war alleine. So. Mhm. Und wie dann so alte Leute sind, dann geben sie mal dem Kind was, ein paar Kekse mhm, oder wie weiß ich. Mhm. Ne? Die Frau ist dann auch an dem Tag gestorben? Sie ist an dem Tag gestorben. Ich habe dann um 2:30 aus dem Fenster geguckt und da guckte ihre Enkelin am Fenster. Mhm. Und da lief jemand unten vorbei und sagte, ach, such mal wieder die Oma. Mhm. Und hat sie gesagt, ja, sie ist heute Mittag verstorben. Sag mal, Doreen, ist das ist dieses einmal bisher passiert? Oder? Nein, es ist mehrmals passiert. Und wie? Alles in diesem Haus. Alles in diesem Haus. Wie oft, ja, ist, es, wie oft ist es passiert bisher? 4-mal in diesem Haus war es. Und 4-mal sind dann auch Menschen 4-mal gestorben? 4-mal ist es wahrgemacht. Wer waren denn die anderen Menschen, die gestorben sind? Ja, das war einmal der Nachbar, der hat erst neben mir gewohnt. Die sind eine Etage tiefer gezogen. Also der war an Krebs erkrankt. Mhm. Und hatte Chemotherapien durchgemacht, war eigentlich wieder geheilt. Mhm. Und dann habe ich ihn eines Abends, habe ich ihn aus dem Taxi steigen sehen. Mhm. Das war abends 19 Uhr, mhm, sogar 19 Uhr rum. Und es war dunkel. Wir können jetzt nicht jetzt jeden einzelnen Fall so ausführlich erzählen. Nein, also, nicht, aber das war ganz anders. Er stand da und ich sah wie so ein helles Licht über ihn. Mhm. Und da wusste ich, es passiert was. Mhm. Waren das alles Leute aus dem Haus oder auch? Es waren alles Leute aus diesem Haus. Du bist dann ausgezogen aus dem Haus? Ich bin dann ausgezogen. Mhm. Hast du seitdem so ein Erlebnis nochmal gehabt? Ja, nicht direkt. Also es passieren aber andere Dinge. Also zum Beispiel bin ich mal nachts aufgestanden. Ich muss ja sehr oft mal nachts raus, weil ich habe nun 3 Kinder, ne? Mhm. Und stehe in der Küche und schaue nur dumm aus dem Fenster raus und plötzlich sehe ich da, wie ein Gesicht da lang schwebt. Mhm. Mhm. Und das war, und seitdem wir in dieser Wohnung wohnen, ich hatte ja dann mittlerweile in der alten Wohnung geheiratet, mhm, und als wir dann in diese Wohnung gezogen sind, ging das hier auch, aber erst später ging das los mit eigenartigen Dingen, ne? Mhm. Aber wenn du solche Sachen so oft erlebt hast, gerade solche quasi, dass du vorher gespürt hast, dass Menschen sterben, versetzt dich das nicht in eine große Angst oder gar Panik? Ja, das mhm, versetzt mich da rein. Und zwar, weil ich nun 3 eigene Kinder habe und dass ich irgendwann Angst habe, dass mhm, es auf meine Kinder, also mhm, dass es an meine Kinder geht. Mhm. Also wenn jetzt, was weiß ich, es ist irgendwann mal passiert, dass ich diese Eingebung habe, dass irgendwas, und dann hätte ich die riesengrößte Angst, die Verstehe. Und du hast vorher mit solchen Sachen überhaupt gar nichts am Hut gehabt? Nein, eigentlich nicht. Also ich habe nur mal mit 16, habe ich mal sowas wie Geisterbeschwörung gemacht, was hier Na gut, das machen ja viele mal. Ja, das ist nichts Besonderes. So Gläserrücken und bla bla. Mhm. Und da hatte ich damals so Déjà-vu-Erlebnisse gehabt. Mhm. Aber jetzt direkt, dass ich so solche Eingebungen hatte, eigentlich nicht. Und mhm, da war ich ja damals beim Psychologen und er hat zu mir immer gesagt, ich soll diese Wege meiden. Mhm. Und damals hat eine damals hat auch dann eine Freundin, wo ich noch in dieser Wohnung da unten gewohnt habe, hat eine Freundin bei mir gewohnt. Und deswegen muss ich darauf zurückkommen, was dieser Thomas gesagt hatte, mit dieser Materien. Mit dem Astralkörper. Genau, ja. Mit dieser Materienveränderung. Mhm. Also, dass der Mensch seine Materie ändern kann, ja, dass er aus sich herausgehen kann. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es selber auch erlebt und ich erkläre nicht so verrückt oder was. Mhm. Denn die Freundin, die bei mir gewohnt hat, die hat ein Problem gehabt, wir haben uns gestritten. Mhm. Sie ist, ich erkläre es nur ganz kurz, in kurzen Zügen. Mhm. Also sie ist dann weggelaufen und wenn sie Probleme hat, rennt sie auf den Friedhof. Mhm. Ne? Mhm. Und hat sich dorthin gesetzt und plötzlich, also vor so einen Stein, und plötzlich hinter den Stein erschien ein Engel. Hat sie mir erzählt so, ne? Und sie hat gefroren und der Engel hätte sie gewärmt. Und plötzlich war der Faden bei ihr abgerissen und am nächsten Tag, und sie hatte keinen Schlüssel mit, überhaupt nichts, So, jetzt reden wir mal nicht mal weiter. Jetzt reden wir nicht weiter über die Frau und was die da so alles erlebt hat mit Engeln, sondern du hast gerade ein gutes Stichwort gebracht. Nämlich du warst da auch schon mal in psychologischer Behandlung. Ja. Ich möchte gern, dass du mal ein paar Worte mit meiner Psychologin redest, mit der Anna, die ist heute da. Dadurch, das soll nicht heißen, dass ich nicht ernst nehme, was du sagst, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall auch nur ein guter Weg, mit einer Fachfrau aus dieser Richtung mal ein bisschen zu sprechen. Ja? Sollen wir das so machen? Du legst auf und wir, das heißt, die Anna ruft dich gleich nochmal an, Doreen. Gut, ja? Alles klar. Dann bedanke ich mich. Alles Gute. Herzlich. Alles Gute. Und wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön, auf Wiederhören. Ciao. Tschüss. 1.31 Uhr und 7 Sekunden. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 47 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt zu einer übersinnlichen Show hier mutieren. Also eine dicke Portion Skepsis bei mir bleibt. Ich würde allerdings sehr gerne mal mit einem Hellseher sprechen, mit einem Gedankenleser. Aber das muss jemand sein, der meine Gedanken hier live in der Sendung lesen kann. Wenn das passiert, dann bin ich existenziell erschüttert. Also wenn das wirklich jemand kann. Ich glaube, dass es nur ganz wenige Menschen gibt auf der Welt, wenn überhaupt die das können. Derjenige ist herzlich eingeladen anzurufen, aber nur, wenn er sich auf dieses Live-Experiment auch einlässt. Er oder sie soll hier live meine Gedanken lesen. Ich werde einen Satz denken, einen ganz bestimmten Satz. Und der Anrufer, der Gedankenleser, der Hellseher, soll uns allen hier in der Live-Situation sagen, was ich gedacht habe. So, und wenn wir so jemanden bekommen, wäre das spektakulär. Spektakulär. Ansonsten wollen wir mal wieder auf den Boden der normalen Realitäten zurückkommen. Nochmal die Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110 und noch ein Hinweis auf morgen. Morgen haben wir ein festes Thema und das Thema morgen heißt Einsamkeit. Ich möchte mit Menschen reden, die sehr einsam sind, sehr traurig sind, die sehr darunter leiden oder auch mit Menschen, die aus einer großen Einsamkeit es geschafft haben, wie auch immer, herauszukommen. Jetzt begrüße ich ganz herzlich die Anke und Anke ist 31 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian, hallo, grüß dich. Was ist dein Thema? Ich hoffe, nichts Übersinnliches. Nein, ganz im Gegenteil, was ganz Irdisches. Das ist schön. Und zwar, ich gehöre zu den wenigen Menschen, die wirklich auch sagen können, Tiere bedeuten mir mehr als Menschen. Aha, wie kommt das? Hast du keinen Mann? Ich habe einen Lebenspartner. Du hast einen Lebenspartner? Ja. Entschuldige, wenn ich gleich jetzt so... Also, wie kommt es dazu, dass du so eine Aussage machst? Weil ich eigentlich denke, dass sich viel zu wenig Menschen um das Wohl der Tiere kümmern. Mhm. Und dass Tiere eigentlich sehr, sehr liebenswerte Geschöpfe sind. In der Tat. Aber es gibt auch sehr viele Menschen, um die man sich kümmern müsste eigentlich, ne? Auf der Welt. Ja, das schon, das ja. Schon. Aber das eine muss das andere ja nicht ausschließen. Das hast du. Ja, genau. Also und zum einen denke ich mal, es gibt genug Leute, die auch was für andere Menschen tun. Ja. Aber es gibt viel zu wenig Menschen, die irgendwas für Tiere tun. Was tust du denn für Tiere? Also ich habe selber 5 Katzen und einen Hund. 5 Katzen und einen Hund. Wie groß ist die Wohnung? Wir haben 74 Quadratmeter. Ja, ist ja auch nicht so ganz groß. Mit 5 Katzen und einem Hund, einer Frau und einem Mann. Und wie viele Kinder? Gibt's auch Kinder? Meine Tiere sind meine Kinder. Aha. Ist der Mann nicht manchmal eifersüchtig auf die 5 Katzen und einen Hund? Teilweise schon. Wäre ich, glaube ich, schon. Umgekehrt auch. Umgekehrt auch. Mhm. Merkt man vor allen Dingen dem Hund an. Ja. Wer war denn zuerst da? Die Tiere oder der Mann? Zuerst waren es 3 Katzen und ein Hund. Dann kam der Mann und dann kamen noch 2 Katzen. Was? Wie hat das denn angefangen bei dir? Du bist jetzt 31 Jahre alt. In welchem Alter hast du das entdeckt, dass du so ein Tiernarr bist? Das war schon im Kindergarten. Mhm. Aber ich stelle mir das doch sehr eng vor, wenn mit so vielen Tieren in so einer kleinen Wohnung. Nee, überhaupt nicht. Vor allen Dingen, das stinkt, die hängen wirklich doch alle 6 ständig bei mir rum. Das ist schön. Also ich glaube, mir ging es tierisch auf den Geist, wenn ich ständig 5 Katzen um mich herum hätte. Abgesehen davon, dass ich ständig niesen müsste, weil ich eine Katzenallergie habe. Nö, das ist richtig toll, wenn man wirklich immer umlagert wird. Und Hund und Katze verstehen sich auch gut. Unser Hund liebt seine Katzen. Das sind seine, das sind gar nicht meine. Und die Katzen haben keinen Auslauf. Die wollen auch gar nicht raus. Sagst du. Ich hab's mal probiert. Ja, das finde ich zum Beispiel, also da habe ich ein ungutes Gefühl. Du sagst, du bist eine Tierfreundin und hältst 5 Katzen in so einer kleinen Wohnung. Eine Katze ist doch eigentlich auch ein Tier, was raus will, was jagen will, was Mäuse fangen möchte und so weiter. Ist das in Ordnung, das so zu machen? Ja, ich sag mal so, wir haben es versucht. Wir haben wirklich gesagt, okay, Tür auf, Fenster auf, alles. Mhm. Na gut, die kennen ja nichts anderes, die sind ja so erzogen. Nee, aber auch von klein auf. Von klein auf, die wollten gar nicht. Mhm. Mhm. Also ich habe dabei kein gutes Gefühl. Ich finde, es ist wieder die Natur dieses Tieres. Ich mag ja auch keine Zoos und keine Zirkus. Wie sagt man Zirkusse? Zirkus? Also Zirkus mag ich auch nicht. Ich finde, man sollte ein Tier immer so frei halten, wie es irgend nur möglich ist und wie es dem Tier gemäß ist. Ja, wie gesagt, vor allem die Katzen, die wollen nicht raus. Mhm. Da haben wir alles versucht. Wir haben wirklich schon gemacht. Tür auf, Katze genommen, Katze raus. Kommen denn die Katzen und die Tiere, wir wollen jetzt mal intim werden, kommen die auch in euer Ehebett? 3 von den Katzen besuchen uns regelmäßig, wovon der eine schläft grundsätzlich bei mir. Aha. Die besuchen euch regelmäßig. Das heißt, ihr habt nie so einen wirklich intimen Raum, du und dein Mann. Ich sag mal so, der Kater, der schläft direkt bei mir an der Ecke. Mhm. Aber nicht irgendwie so dazwischenlegt oder so, der bleibt wirklich nur die ganze Zeit auf einer Ecke liegen. Alle denken es ja jetzt gerade, deswegen muss ich es auch aussprechen. Wenn ihr Sex miteinander habt, sitzt der Kater auch daneben und guckt zu? Tut mir leid, dabei kann ich dir nicht sagen, weil ich die Augen zu habe. Das heißt, er wird dann auch da sein. Ach, das wäre mir alles viel zu eng, Anke. Das wär nicht meine Welt, wirklich nicht. Aber du bist so drauf und die Katzen haben es natürlich gut bei dir, das merke ich schon. Und mit dem Hund gehst du viel raus. Ja, nicht nur das. Was sonst noch? Wir machen Turniersport. Ach so. Mit dem Hund? Mhm. Mhm. Was für ein Hund ist das? Das weiß er selber nicht. Aber der ist so groß wie der dickste Kater hier. Also ein schöner Mischling. Mhm. Ein gesunder Mischling. Genau. Ja. Also, das war Anke, die sehr ihre Tiere liebt, aber ihren Mann auch. Und genau, die Tiere sind. Ich würde hoffen, dass auch wirklich mehr Menschen sagen würden, okay, Tiere sind wichtig, man sollte was dafür tun. Ja, das finde ich auch. Aber ich möchte nicht dafür plädieren, dass Menschen gerade in den Städten ihre kleinen Mietwohnungen vollstopfen mit Tieren. Könnten wir uns da einigen auch? Ich glaube nicht, dass es immer gut ist. Ja, okay, vollstopfen nicht. Es hängt auch immer von den Tieren selber ab. Gut, aber auf jeden Fall, dass man Tiere ordentlich behandelt, da müssen wir nicht drüber streiten. Eben. Liebe Anke, grüß. Auch wenn man zum Beispiel einen Hund hat. Ja. Dass man dann zum Beispiel auch sagt, ich bilde den Hund aus, dass er zum Beispiel nicht, wodurch jetzt die Verhundeverordnung kam, als haltloser Beißer durch die Gegend rennt. Genau, natürlich. Auf jeden Fall. Du grüßt den Hund und die Katzen von mir und deinen Mann natürlich auch. Jo, werde ich tun. Auf Wiederhören. Jo, tschüss. Ciao. Markus, 24, morgen. Hallo Domian. Moin. Erstmal möchte ich dir ein ganz dickes Lob aussprechen. Dankeschön. Und vor allen Dingen auch deinem Team, weil das, was ihr da auf die Beine stellt, ist schon Hammer. Danke sehr. Muss man mal so sagen. Ein nettes Lob. bitte, bitte. Wie stehst du denn, ehe wir zu dir kommen, wie stehst du zu diesen übersinnlichen Sachen, die jetzt in der letzten Zeit häufig hier in der Sendung auftauchen? Ganz ehrlich, ich halte da nicht ganz so viel von. Mhm. Astralkörper, Spuk. Ich glaube es nicht. Sowas. Mhm. Noch nie sowas erlebt. Ich kann es mir nicht vorstellen, mhm. Nee, geht nicht. Dein Thema? Mein Thema, naja gut, jetzt schweifen wir mal ganz ab, es geht um sexuellen Missbrauch. Mhm. Wie sollte ich anfangen? Den du erfahren hast? Den ich erfahren habe. Ja. Und der mittlerweile böse ausgeartet ist, um es mal so zu formulieren. In welchem Alter hast du den erfahren? Das ist mit 6 angefangen, mhm. Und ging dann bis zum 17. Lebensjahr. Bis zum 17. Lebensjahr? Ja. Wer hat das getan? Wie soll ich das sagen? Nicht mein richtiger Onkel, sondern mein Stiefonkel. Mhm. Der in eurer Nähe wohnte, oft zu euch zu Besuch kam? Ja, im gleichen Ort. Im gleichen Ort, ja. Also eine enge Beziehung zur Familie hatte dieser Stiefonkel? Auf jeden Fall, ja. Ja. Wie oft ist das in der Woche vorgekommen oder im Monat? Ja, das kann man auf Wochen nicht differenzieren. Das ist mal zweimal in der Woche vorgekommen, das ist mal nur einmal im Monat vorgekommen. Das war immer je nachdem. Mhm. Eine Zeit lang ist es jede Woche einmal vorgekommen, das kann man so nicht differenzieren, das ist halt sehr oft gewesen. Ist das dann passiert bei euch in der Wohnung oder in der Wohnung des Stiefonkels? In der Wohnung vom Stiefonkel, in Wäldern, in Feldern, warum? Auto, überall. Ja. Warum bist du dann immer wieder noch zu dem Onkel gegangen? Was heißt, ich bin da hingegangen? Er hat mich oft abgefangen. Mhm. Und wenn er mich nicht abgefangen hat, dann sind solche Sachen gekommen wie, dass er bei meinen Eltern angerufen hat und sie darum gebeten hat, dass ich doch bitte auf seine Kinder aufpassen soll. Was ich da nicht wollte, und meine Eltern meinten dann halt, ich solle doch hingehen, weil er wäre ja auch nicht da, sinngemäß. Und dann ist es halt dort vorgefallen, sozusagen. Was musstest du machen oder was hat er mit dir gemacht? Was hat er mit mir gemacht? Viel hat er mit mir gemacht. Es geht über Begrapschen bis hin, dass ich ihn oral befriedigen sollte, bis hin, dass er mit mir Analverkehr haben wollte, bis hin, dass ich mit seiner Frau schlafen musste und. Du sagst, Analverkehr haben wollte. Hat er den dann auch... Er hat es versucht, aber es hat nicht geklappt. Mhm. Hast du ihn denn oral befriedigt? Ich sollte, ich habe es aber nicht getan. Das heißt, so, ich weiß auch nicht, aber ich konnte das nicht. Ich bin angefangen zu heulen und dann hat er auch von mir abgelassen. Das heißt, all die vielen Jahre im Alter von 6 bis 17 war es ja mit Grabschereien und auf der Ebene ist es gelaufen. Korrekt, richtig. Mhm. Warum hast du nie etwas zu Hause gesagt? Ich habe mich nicht getraut. Mhm. Das Problem war einfach, ich kann es mir heutzutage definitiv selber auch nicht erklären. Nur zu der Zeit, ich habe eine panische Angst gehabt. Mhm. Hat er gedroht, wenn du etwas sagst, dann mache ich das und das? Ja, nicht dieses klassische Drohnen nach dem Motto, wenn du jetzt was sagst, dann hau ich dir oder deinen Eltern irgendwas rein oder sonst irgendwas, das nicht, sondern auf der psychischen Ebene, um es mal so zu formulieren. So nach dem Motto von wegen, ja, wenn du das machst, dann könnte das und das passieren, so sinngemäß. Hm. Was könnte dann passieren? Was könnte dann passieren? Viele Dinge könnten dann passieren. Es könnte passieren, dass ich dann auf mal urplötzlich nachts nicht mehr aufwache und. Ach so. Und da hat man als Kind natürlich Angst vor. Ja. Hm. Hm. Du hast gerade das so erzählt, als hat er dich quasi immer dazu gezwungen, dass du Aktivitäten an ihm vollziehen musstest. Hat er das bei dir auch getan? Hat er deinen Penis angefasst? Hat er dich? Ja. Hat er mehrmals, es ist fast jedes Mal so gewesen. Mhm. Dann ist er erst bei mir dran gegangen und dann musste ich ihm bis zum Orgasmus sein Glied, ja, muss ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Du hast gerade so im Nebensatz gesagt, er wollte auch, dass du mit seiner Frau schläfst. Wollte ist gut, ich musste. Du musstest, das heißt, die Frau war auch mit einbezogen in das Ganze. Vollkommen, ja. Wie alt warst du da, als du mit der Frau geschlafen hast? Das allererste Mal war ich meine 13. So jung noch. Das ist ja unfassbar, dass diese Frau das mitgemacht hat. Ja, es ist heutzutage so, es ist damals schon so gewesen, dass die Familie das Ganze runtergepusht hat, nach dem Motto, sie würde unter Druck gesetzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich unter Druck gesetzt werde, sieht das anders aus. Sie hat da Spaß bei gehabt, ist meine Meinung. Also ich stelle mir diese Atmosphäre auch ungeheuerlich vor. Da sind zwei erwachsene Menschen und ein 13-jähriger Junge und der Mann zwingt diesen Jungen jetzt mit seiner Ehefrau Sex zu haben und er steht daneben und guckt sich das an. Ja. Und macht Fotos. Und macht Fotos. Ja. Ist ja unglaublich. So sieht's aus. Bis zum 17. Lebensjahr. Richtig. Warum hat es dann aufgehört? Weil ich Angst bekommen habe, weil er auch mal vermehrt an meinen Bruder angetreten ist. Und mein Bruder ständig irgendwo mit hingenommen hat und. Wie alt war dein Bruder damals? Zu dem Zeitpunkt war mein Bruder, lassen Sie mich nicht lügen, ich glaube 12 ungefähr. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ist er dann halt vermehrt an ihn rangetreten, hat ihn ständig mitgenommen zu irgendwelchen Fußballspielen und. Ich habe einfach nur Panik bekommen, dass es ihm das Gleiche passiert. Und habe mich dann nicht meinen Eltern, sondern meiner Tante anvertraut. Aber eine andere Tante, die nichts mit ihm zu tun hatte. Nein, definitiv. Die Corinna gewesen, die ist ein Jahr älter als ich. Und ihr habe ich das erzählt und sie sagte sofort zu mir, du musst damit zu deinen Eltern gehen, wir müssen da ganz dringend mit deinen Eltern drüber sprechen, das darf so nicht weitergehen. Daraufhin sind wir zu meinen Eltern. Und sie hat eigentlich mehr so den Leitfaden am Anfang übernommen gehabt. Ja. Und ich habe dann weiter erzählt und daraufhin haben meine Eltern reagiert, beziehungsweise meine Mutter. Ist dann direkt auf Jugendamt eingeschaltet worden. Polizei eingeschaltet worden und dann kam es auch zur Anzeige. Das Problem war einfach nur, ich habe damals Angst gehabt, die Aussage zu wiederholen beim Gericht. Ich habe mich nicht getraut. Das Problem war einmal, ich habe von ihm Druck bekommen. Wenn ich das durchziehen würde, dann würde mir was passieren und ich bin dann seinerzeit zu Hause ausgezogen. Bin dann in einen anderen Ort reingezogen, der allerdings nur 3 Kilometer weiter entfernt war. Und ich hatte dann eines Tages, das war kurz vor der Gerichtsverhandlung, hatte ich dann 3 Engländer bei mir vor der Tür stehen, die mir eine Pistole vom Kopf gehalten haben und meinten, wenn ich eine Aussage mache, dann würde ich diese Kugel zu spüren bekommen. Was? Wer stand vor der Tür? 3 Engländer. 3 Engländer. Und ich weiß bis heute nicht, wer das war. Das heißt aber, es waren beauftragte Killer, mehr oder weniger, von dem Onkel. Also ob es Killer waren, weiß ich nicht. Na gut, aber aus der Ecke. Das auf jeden Fall, ja. Und das Problem dabei ist einfach in dem Moment, ich habe Panik gekriegt. Das hast du der Polizei nicht gemeldet? Zu dem Zeitpunkt nein, ich habe wirklich Angst gehabt in dem Moment und habe... Dann ist der Prozess geplatzt. Der Prozess ist in dem Sinne nicht geplatzt, weil es war noch jemand mit beteiligt an der ganzen Sache. Und derjenige hat wohl eine Aussage gemacht, allerdings nur... Es gab ein anderes Opfer noch. Ja, ein Cousin von mir. Und der hat in dem Sinne nur bruchstückeweise was erzählt gehabt. Und dementsprechend hat er dann auch nur eine Strafe auf von wegen irgendwas mit Pornografie bekommen. Das habe ich auch erst alles vorgestern erfahren. Die Strafe fiel dann so aus, dass er 8 Monate auf 3 Jahre Bewährung bekommen hat. Das hast du bist jetzt 24. Du warst damals 17, das ist 7 Jahre her. Richtig. Wieso hast du das jetzt erst vorgestern erfahren? Ganz einfach aus dem Grunde, weil er ist am Sonntagnacht, also Sonntagabend, ist er verhaftet worden. Aufgrund neuer sexueller Vergehen an seiner eigenen Tochter. Gibt dir das denn jetzt Anlass, auszupacken? Ja, ich habe mich bei der Polizei direkt darauf gemeldet. Ich habe es einen Tag später von meinen Eltern erfahren, dass er verhaftet worden ist und dass er an seine Tochter herangetreten ist. Das heißt, du hast dich jetzt vor ein paar Tagen erst bei der Polizei gemeldet? Nee, ich hatte ja damals mich auch schon gemeldet gehabt, ne? Und bin jetzt halt, aufgrund dessen, dass ich das jetzt erfahren habe, direkt zur Polizei und habe so meinte ich das, ja. mit den Kontakt aufgenommen und habe heute Morgen meine Vernehmung gehabt. Das heißt, also jetzt kommt ein ganz neuer Prozess auf dich zu und du wirst nochmal sehr in deine Vergangenheit zurücksteigen müssen. Das ist das Schlimme, es ist alles wieder da. Alles. Ich habe seit 2 Tagen tierische Albträume. Glaube ich. Sag mal, Markus, wenn man so viele Jahre so etwas mitgemacht hat, so eine Hölle durchlaufen ist, ich habe das ja auch schon oft hier gehört in der Sendung, auch von Mädchen, die das erfahren haben. Wie hast du in den letzten Jahren so gelebt? Warst du fähig zu einer sexuellen Beziehung mit einem Mädchen? Überhaupt zu einem sexuellen Gefühl? Das ja. Das heißt, ich bin schon in der Lage dazu gewesen, irgendwo eine sexuelle Beziehung aufzubauen. War zwischenzeitlich auch verheiratet, Ehe ist gescheitert. Lebe jetzt mittlerweile seit anderthalb beziehungsweise ja, knapp 2 Jahren jetzt wieder in einer festen Beziehung. Und muss ganz ehrlich sagen, das klappt alles super. Das Problem ist nur, seit vorgestern klappt gar nichts mehr. Ja klar, jetzt bricht da auch alles wieder auf und ich könnte mir vorstellen, dass es eine Flut von Ängsten in dir auslöst. Hast du eine Betreuung, eine psychologische Betreuung? Nein. Musst du haben. Ich weiß. Und ich biete dir erstmal jetzt meine Psychologin an für heute Nacht. Jetzt gleich die Anna. Und die Anna wird dir sicher auch noch ein paar Tipps geben können, wer und wie du jetzt in der nächsten Zeit psychologisch betreut wirst. Das musst du. Ich bin ganz sicher und ganz fest davon überzeugt. Ich finde erstmal sehr mutig von dir, dass du dich jetzt gemeldet hast. Und verständlich auch, dass du damals den Rückzieher gemacht hast. Aber jetzt sagst du es und jetzt kannst du vielleicht all das wieder aufholen und gut machen, was du damals versäumt hast und was nicht ausgesprochen wurde. Ja, das Schlimme ist nur dabei, ich mache mir tierische Vorwürfe, weil ich denke im Moment eigentlich nur daran, dass ich hätte der Nicole wahrscheinlich alles ersparen können. Mhm. Weil das, mit ihr ist jetzt 3-4 Jahre, läuft das Ganze jetzt und ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Das ist ja, klar, das, ich kann das verstehen, dass du so denkst, aber das ist jetzt geschehen und du hast jetzt gehandelt und du hast zumindest jetzt gehandelt. Und ab jetzt kannst du noch weitere schlimme Vorgänge verhindern. Durch deine Aussage, und das tust du ja auch. Ja. Markus, du legst bitte auf. Ja. Und wir, das heißt, die Anna ruft dich an. Okay. Ich nochmal Hut ab, dass du dich gemeldet hast und viel Kraft für die nächste Zeit. Was da vor dir liegt, wird schon sehr schwierig werden, da bin ich sicher. Darf ich noch eine kleine Frage stellen? Ja, bitte. Den komischen Echt, den du da hinstehen hast, den hast du ja von Hella von Sinn geschenkt bekommen. So ist das, ja. Du wolltest den doch eigentlich umstellen. Das wollte doch eigentlich das alte Männchen wieder hin. Nein, das alte Männchen ist kein, nein, kein Männchen, da steht ja sonst ein weißer Hirsch, ne, ja, genau, aus Porzellan. Der befindet sich im Moment noch in einem Museum. Ach so. Ich habe jetzt leider nicht mehr genau im Kopf, wo, in Goch, glaube ich, in Goch, in einem Museum. Da haben wir ihn ausgeliehen und der kommt in ein paar Wochen wieder zurück. Ach so, ne, weil ich wunderte mich, weil der sollte ja eigentlich schon wieder da stehen. Ja, genau, es wird bald so weit sein, glaube ich. Okay. Alles Gute dir. Dankeschön. Und tschüss, Markus. Tschüss. Tschüss. Ich freue mich auf den Anruf von Karin, 43 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Karin. Hallo. Dein Thema. Ja, mein Thema hat eigentlich schon im entferntesten Sinne mit dem Thema von morgen zu tun. Einsamkeit. Und zwar war ich sehr, sehr einsam. Mhm. In unserer Ehe war es auch sehr ruhig geworden. Sprich, da lief fast gar nichts mehr. Es war so weit, dass ich sogar dran gedacht habe, weil die Gelegenheit sich ergeben hatte, fremd zu gehen. Mhm. Und mein Mann hat aber eigentlich von früher her da immer eine sehr offene Einstellung zu gehabt. Er hatte früher immer gesagt, man kann also Sex und Ehe trennen. Mhm. Ich habe es nie geglaubt. Und dann, wie mir dieser Mann begegnet ist, da ist es einfach so über uns gekommen. Ich bin also nicht fremd gegangen, aber halt einfach so Sympathie und Geknutsche und so. Und da wollte ich aber doch nicht richtig fremd gehen. Ich habe gedacht, das nutzte jetzt einfach seine Einstellung halt. Und habe meinen Mann dann offen darauf angesprochen, ob wir das nicht doch mal probieren können. Und er war auch einverstanden, sehr überrascht aber. Und von dem Moment an eigentlich, da hat unsere Ehe dermaßen einen Kick bekommen. Wir verstehen uns wieder super. Also alles läuft bestens. Habe ich das richtig verstanden? War das jetzt eine einmalige Aktion? Nein, dieser andere Mann, da habe ich immer noch Kontakt zu. Da ist mein Mann auch vollkommen mit einverstanden. Er findet das sogar gut, sagt er. Ja. Sei jetzt dahingestellt, ich muss es halt jetzt einfach mal glauben. Wenn du ihn triffst, wo triffst du ihn denn? Unterschiedlich. Also nicht bei euch zu Hause? Nein. Das ist also, wir haben hier, mein Mann und ich, wir haben darüber gesprochen zu Hause hier. Und da haben wir gesagt, also wenn wir sowas machen, dann auf keinen Fall bei uns zu Hause. Das soll also nicht so sein. Das sind schon verschiedene Orte. Teilweise, ich hatte ein Geschäft und haben wir uns da schon mal getroffen. Aber das ist jetzt auch nicht mehr. Jetzt sind es halt so verschiedene Orte. Das wird dann vorher abgesprochen. Und du glaubst wirklich, dass er nicht eifersüchtig ist? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Er sagt es immer wieder, dass er nicht eifersüchtig ist und dass er mir das gönnt, weil mein Mann halt der erste Mann in meinem Leben war und er meint, ich sollte ruhig eine Erfahrung machen. Aber ich habe mich jetzt selber wieder so in meinen Mann verliebt, ich weiß gar nicht, ob ich das noch will. Also ein Patentrezept ist sicherlich nicht, was ihr da gemacht habt. Nee, das denke ich auch. Aber es kann halt sowas mal passieren, ne? Und es kann sich so entwickeln. Ja. Wie erklärst du dir das eigentlich, dass das dadurch, dass wieder so ins Lot gekommen ist? Ja, mein Mann sagt, er war sich halt vorher viel zu sicher. Er hat gedacht, er braucht überhaupt nichts mehr machen. Ja. Und es läuft halt und ich laufe ihm schon nicht weg und so. Ja. Und er sagt, durch diese Aktion... Karin? Hallo, Karin? Jetzt ist die Leitung weggebrochen zu Karin. Dann machen wir erstmal weiter mit Benjamin. Und Benjamin ist 25 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ja, grüß dich, Domian. Du hast doch gestern eine ziemlich witzige Frage gestellt. Welche? Ich bin etwas Besonderes. Ja. Ich kann sagen, dass ich etwas Besonderes bin, weil ich 16 Menschenleben gerettet habe. Sag bloß. Ja, das ist nicht so selbstverständlich. Nee, das hat man nicht, das kann nicht jeder von sich behaupten. Du wirst jetzt bestimmt wissen, wie ich das gemacht habe. Du bist ein ganz pfiffiger Kerl. Denke ich schon, ja. Wie hast du das gemacht? Also, damals war doch 99 dieses Erdbeben in der Türkei, du erinnerst dich doch bestimmt, dieses ganz große Beben. Ja. Und damals sind Menschen wie ich und du einfach runtergefahren und haben dort mit angepackt. Also ich bin nicht runtergefahren. Na, du vielleicht nicht, aber andere aus Deutschland sind eben auch runtergefahren. Wenige wahrscheinlich, aber einige schon, ja. Also 7 Stück habe ich so gesehen dort unten. Na, immerhin. Und ich hatte das große Glück, dass ein Doktor gesagt hat, ja, wir können deine Hilfe gebrauchen. Und dann habe ich einfach mit angepackt. Und was ist da genau passiert? Ja, erstmal kamen wir dann ins Erdbebengebiet, also genauer gesagt in Gölschück an. Und erstmal eine total perplexe Situation. Da standen gar keine Häuser mehr. Also alles war nur noch Trümmer und man hatte sich nicht in den Träumen vorstellen können, dass da irgendwann mal Häuser standen. So sind wir dann also mit Hilfskräften durch die Ruinen gezogen und haben dann geguckt, wo noch Klopfzeichen zu hören sind und haben die Leute dann rausgezogen, die noch am Leben waren. Und dann seid ihr oder bist du auf 16 Menschen gekommen, die du oder ihr freigebuddelt habt? Genau, genau. Das also die gelebt haben. Die gelebt haben. Aber du bist sicher auch konfrontiert worden mit schlimmen Eindrücken, mit vielen Toten oder schwer verletzten Leuten. Natürlich, aber ich meine, das bleibt ja nicht aus. Ne? Wenn man da runterfährt, dann muss man sich dieser Situation schon bewusst sein. Na gut, du sagst das ja so locker. Dass viele würden das sicher auch nicht wegstecken können. Ne? Völlig zerfetzte Leiber oder zerquetschte Menschen zu sehen und ständig den Tod vor Augen auch zu haben. Bei Kindern ist das dramatisch, aber ich denke, bei älteren Leuten, die wirklich so um die 80 sind, da sagt man vielleicht, okay, die haben ihr Leben gelebt, aber... Nee, sagt man auch nicht. Ich glaube, das ist auch sehr schlimm. Eigentlich auch nicht, aber gut. Naja, ich glaube, das ist... Ich denke, du weißt, was ich meine. Ja, ja, also, ja. Du hast dir dann gezählt, es sind 16 Leute, die durch deine Hilfe freigekommen sind. Ja, und da ist man dann auch stolz drauf. Ich wollte gerade sagen, das ist doch eigentlich ein ganz tolles Gefühl. Durch die Welt zu gehen und zu sagen, durch meine Hilfe leben jetzt noch 16 Menschen auf der Welt, die sonst vielleicht tot oder sehr wahrscheinlich sogar tot wären. Domian, es ist zwar ein schönes Gefühl, aber das Leben ist so hart, dass man da nicht immer nur drüber nachdenken kann. Aber dennoch ist ein gewisser Stolz da. Schon, ja. Ja. Was hat dich denn eigentlich motiviert? Das ist ja nun doch ungewöhnlich, in so ein Krisengebiet zu gehen und dann völlig freiwillig. Was war die Grundmotivation bei dir, das zu tun? Also ich habe gesehen die Bilder im Fernsehen und war natürlich davon erstmal ziemlich mitgenommen. Ja, da ist eine Situation entstanden im TV, die mich richtig animiert hat. Das heißt, ihr, die Medien, habt mich animiert, das zu machen. Also da ist eine große Betroffenheit rübergekommen zu dir. Obwohl ich im normalen Leben gar nichts mit Türken zu tun habe eigentlich. Was machst du im normalen Leben? Ich bin Kfz-Mechaniker. Ach so, was ganz anderes. Also gar nicht mal so aus dem irgendwie, ich dachte, du kämst vielleicht aus einem sozialen Beruf oder so, dass daher die Ader kommt. Schön wär's, aber Kfz-Mechaniker. Ein ganz normales Leben. Sag mal, hast du in irgendeiner Weise mal was gehört von vielleicht einem dieser Personen? Wissen? Ja, man hat noch Briefkontakt mit den Menschen. Ach so, die wissen also, dass du es bist, der sie gerettet hat. Man hat Briefkontakt und jedes Jahr, wenn so diese Zeit gekommen ist, wo dieses Erdbeben war, kriegt man dann einen Brief. Nun sind die Türken ja sehr gastfreundliche Menschen. Bist du schon mal eingeladen worden, jetzt vielleicht in eine Familie, wo du einen Menschen gerettet hast? Warst du danach nochmal in der Türkei? Danach leider noch nicht, weil es ist ja auch wieder so eine finanzielle Sache, aber Einladungen bekommt man schon. Klar. Das glaube ich auch. Nur haben die Leute auch wahrscheinlich eine andere Sorgen da, die müssen wieder ihre Häuser aufbauen. Und was mich wirklich überrascht hat, waren, dass die Menschen total gastfreundlich sind. Man spricht ja immer von diesem totalitären System, was dort unten herrscht. Aber wenn man direkt auf die Menschen zugeht, absolut, dann ist man total überrascht. Also die Politik und das System ist das eine und die Menschen und die Mentalität ist das andere. Ne? Genau, die unterscheiden sich komplett von der Politik. Das kann ich, glaube ich, auch so sagen. Ich war auch schon einmal sehr lange in der Türkei, ja. Ja, also ein... Da immer, wenn du Urlaub machst. Bitte? Wo bist du denn da immer, wenn du Urlaub machst? Nee, ich war einmal ganz lange in der Türkei und seitdem nicht mehr. Da habe ich so eine Kreuz- und Querreise gemacht, getrennt, so mit dem Bus gefahren und habe das Land so richtig mir angeschaut und auch erlebt. Ja, das ist an sich ein schönes Land, ne? Also Benjamin, herzlichen Glückwunsch. Das ist schon eine tolle Sache, die du da gemacht hast. Auch wenn du es jetzt nicht nochmal hören willst, aber es ist trotzdem toll. Ja, ich wollte mich einfach noch mal melden wegen deinem Aufruf gestern und danke. Ja, es passt wirklich dazu. Und Strobbel will ich nochmal grüßen. Wen willst du grüßen? Strobbel. Wer ist das denn? Ist so ein Chatter, mit dem ich gerade parallel online bin. Der kommt auch zu. Alles klar, Benjamin. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. In der Technik Jens Diegel und Kerstin Klinger. Morgen sind wir wieder da, um 1 Uhr Radio Live, WDR Fernsehen. Morgen mit dem Thema Einsamkeit. Ab 0 Uhr könnt ihr schon anrufen. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht. Auf Wiedersehen.